Richtig kann im Deutschen auf verschiedene Arten verwendet werden, zum Beispiel als Adjektiv. Dann kann es viele Bedeutungen haben. Typisch ist aber diese hier. Wiederholen Sie nach dem Signal. Ist die Antwort richtig oder falsch? Richtig gibt es auch als Adverb. Dann bedeutet es wirklich und soll ein Adjektiv intensivieren. Das ist ja richtig unlogisch. So funktioniert das absolut nicht. Im nächsten Satz bedeutet das Adverb richtig so etwas wie genau, das stimmt. Ja, richtig. Daran erinnere ich mich auch. Das Adjektiv kann aber auch wie ein Nomen verwendet werden. Dann wird es groß geschrieben. Der oder die Richtige ist eine Person, die gut zu einer Aufgabe oder Sache passt. Er ist der Richtige für diese Arbeit. Das Richtige ist auch eine Sache, die man moralisch richtig und gut findet. Sie will immer das Richtige tun.